Die Jungfrau von Orleans, eine romantische Tragödie von Friedrich von Schiller. Vierter Aufzug, 7. bis 13. Auftritt. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. 7. Auftritt. Louison, Margot, Claude Marie, Etienne, Bertrand. Margot, sahst du die Schwester? Claude Marie, die im goldnen Harnisch, die vor dem König herging mit der Fahne. Margot, sie war's. Es war Johanna, unsere Schwester. Louison, und sie erkannt uns nicht, sie ahnete die Nähe nicht der schwesterlichen Brust, sie sah zur Erde und erschien so blass, und unter ihrer Fahne ging sie zitternd. Ich konnte mich nicht freuen, da ich sie sah. Margot, so hab ich unsere Schwester nun im Glanz und in der Herrlichkeit gesehen. Wer hätte auch nur im Traum geahnet und gedacht, da sie die Herde trieb auf unsern Bergen, dass wir in solcher Pracht sie würden schauen. Louison, der Traum des Vaters ist erfüllt, dass wir zu Reims uns vor der Schwester würden neigen. Das ist die Kirche, die der Vater sah im Traum, und alles hat sich nun erfüllt. Doch der Vater sah auch traurige Gesichte. Ach, mich bekümmert's, sie so groß zu sehen. Bertrand, was stehen wir müßig hier? Kommt in die Kirche, die heil'ge Handlung anzusehen. Margot, ja, kommt, vielleicht, dass wir der Schwester dort begegnen. Louison, wir haben sie gesehen, kehren wir in unser Dorf zurück. Margot, was? Eh wir sie begrüßt und angeredet? Louison, sie gehört uns nicht mehr an. Bei Fürsten ist ihr Platz und Königen. Wer sind wir, dass wir uns zu ihrem Glanze rühmend eitel drängen? Sie war uns fremd, da sie noch unser war. Margot, wird sie sich unser schämen, uns verachten? Bertrand, der König selber schämt sich unser nicht, er grüßte freundlich auch den Niedrigsten. Sie ist so hoch gestiegen, als sie will, der König ist doch größer. Trompeten und Pauken erschallen aus der Kirche. Claude Marie, kommt zur Kirche! Sie eilen nach dem Hintergrund, wo sie sich unter dem Volke verlieren. 8. Auftritt. Thibaut kommt, schwarz gekleidet. Raymond folgt ihm und will ihn zurückhalten. Raymond, bleibt, Vater Thibaut, bleibt aus dem Gedränge zurück. Hier seht ihr lauter frohe Menschen, und euer Gram beleidigt dieses Fest. Kommt, fliehen wir aus der Stadt mit eigen Schritten. Thibaut, sahst du mein unglückselig Kind? Hast du sie recht betrachtet? Raymond, o, ich bitt euch, flieht! Thibaut, bemerktest du, wie ihre Schritte wankten, wie bleich und wie verstört ihr Antlitz war? Die Unglückselige fühlt ihren Zustand. Das ist der Augenblick, mein Kind zu retten. Ich will ihn nutzen. Er will gehen. Raymond, bleibt! Was wollt ihr tun? Thibaut, ich will sie überraschen, will sie stürzen von ihrem eiteln Glück. Ja, mit Gewalt will ich zu ihrem Gott, dem sie entsagt, zurück sie führen. Raymond, ach, erwägt es wohl, stürzt euer eigen kind nicht ins verderben. Thibaut, lebt ihre seele nur, ihr leib mag sterben. Johanna stürzt aus der kirche heraus ohne ihre fahne. Volk dringt zu, adoriert sie und küßt ihre kleider. Sie wird durch das Gedränge im Hintergrunde aufgehalten. Sie kommt, sie ist's. Bleich stürzt sie aus der Kirche. Es treibt die Angst sie aus dem Heiligtum. Das ist das göttliche Gericht, das sich an ihr verkündiget. Raimond, lebt wohl, verlangt nicht, dass ich länger euch begleite. Ich kam voll Hoffnung und ich geh voll Schmerz. Ich habe eure Tochter wieder gesehn und fühle, dass ich sie aufs Neu verliere. Er geht ab. Thibaut entfernt sich auf der entgegengesetzten Seite. Neunter Auftritt. Johanna, Volk, hernach ihre Schwestern. Johanna hat sich des Volks erwehrt und kommt vorwärts. Ich kann nicht bleiben. Geister jagen mich. Wie Donner schallen mir der Orgeltöne. Des Doms Gewölbe stürzen auf mich ein. Des freien Himmels Weite muss ich suchen. Die Fahne ließ ich in dem Heiligtum. Nie, nie soll diese Hand sie mehr berühren. Mir war's, als hätt ich die geliebten Schwestern Margot und Louison gleich einem Traum an mir vorüber gleiten sehen. Ach, es war nur eine täuschende Erscheinung. Fern sind sie, fern und unerreichbar weit, wie meiner Kindheit, meiner Unschuld Glück. Margot, hervortretend. Sie ist's, Johanna ist's. Louison eilt ihr entgegen. O meine Schwester! Johanna, so war's kein Wahn, ihr seid es. Ich umfass euch, dich, meine Louison, dich, meine Margot, hier in der fremden, menschenreichen Öde, umfang ich die vertraute Schwesterbrust. Margot, sie kennt uns noch, ist noch die gute Schwester. Johanna, und eure Liebe führt euch zu mir her, so weit, so weit. Ihr zürnt der Schwester nicht, die lieblos, ohne Abschied, euch verließ. Louison, dich führte Gottes dunkle Schickung fort. Margot, der Ruf von dir, der alle Welt bewegt, der deinen Namen trägt auf allen Zungen, hat uns erweckt in unserm stillen Dorf und hergeführt zu dieses Festes Feier. Wir kommen, deine Herrlichkeit zu sehen, und wir sind nicht allein. Johanna, schnell. Der Vater ist mit euch? Wo ist er? Warum verbirgt er sich? Margot, der Vater ist nicht mit uns. Johanna, nicht? Er will sein Kind nicht sehen? Er bringt mir seinen Segen nicht? Louison, er weiß nicht, dass wir hier sind. Johanna, weiß es nicht? Warum nicht? Ihr verwirret euch? Ihr schweigt und seht zur Erde? Sagt, wo ist der Vater? Margot, seitdem du weg bist. Louison winkt ihr. Margot! Margot, ist der Vater schwermütig worden? Johanna, schwermüthig. Louison. Tröste dich, du kennst des Vaters ahnungsvolle Seele. Er wird sich fassen, sich zufrieden geben, wenn wir ihm sagen, daß du glücklich bist. Margot. Du bist doch glücklich, ja, du mußt es sein, da du so groß bist und geehrt. Johanna. Ich bin's, da ich euch wiedersehe, eure Stimme vernehme, den geliebten Ton, mich heim erinnre an die väterliche Flur, da ich die Herde trieb auf unsern Höhen, da war ich glücklich wie im Paradies. Kann ich's nicht wieder sein, nicht wieder werden? Sie verbirgt ihr Gesicht an Louisons Brust. Claude Marie, Etienne und Bertrand zeigen sich und bleiben schüchtern in der Ferne stehen. Margot. Kommt, Etienne, Bertrand, Claude Marie. Die Schwester ist nicht stolz, sie ist so sanft und spricht so freundlich, als sie nie getan, da sie noch in dem Dorf mit uns gelebt. Jene treten näher und wollen ihr die Hand reichen. Johanna sieht sie mit starren Blicken an und fällt in ein tiefes Staunen. Johanna. Wo war ich? Sagt mir, war das alles nur ein langer Traum und ich bin aufgewacht? Bin ich hinweg aus Domremy? Nicht wahr? Ich war entschlafen unterm Zauberbaum und bin erwacht, und ihr steht um mich her, die wohlbekannten, traulichen Gestalten? Mir hat von diesen Königen und Schlachten und Kriegestaten nur geträumt. Es waren nur Schatten, die an mir vorübergingen, denn lebhaft träumt sich's unter diesem Baum. Wie kämet ihr nach Reims? Wie käm ich selbst hierher? Nie, nie verließ ich Domremy. Gesteht mir's offen und erfreut mein Herz. Louison. Wir sind zu Reims. Dir hat von diesen Taten nicht bloß geträumt, du hast sie alle wirklich vollbracht. Erkenne dich, blick um dich her, befühle deine glänzend goldne Rüstung. Johanna fährt mit der Hand nach der Brust, besinnt sich und erschrickt. Bertrand. Aus meiner Hand empfingt ihr diesen Helm. Claude Marie. Es ist kein Wunder, dass ihr denkt zu träumen, denn was ihr ausgerichtet und getan, kann sich im Traum nicht wunderbarer fügen. Johanna, schnell. Kommt, lasst uns fliehen. Ich geh mit euch, ich kehre in unser Dorf, in Vaters Schoß zurück. Louison. O komm, komm mit uns. Johanna. Diese Menschen alle erheben mich weit über mein Verdienst. Ihr habt mich kindisch, klein und schwach gesehen. Ihr liebt mich, doch ihr betet mich nicht an. Margot. Du wolltest allen diesen Glanz verlassen? Johanna. Ich werf ihn von mir, den verhassten Schmuck, der euer Herz von meinem Herzen trennt. Und eine Hirtin will ich wieder werden, wie eine niedere Magd will ich euch dienen, und büßen will ich's mit der strengsten Buße, dass ich mich eitel über euch erhob. Trompeten erschallen. zehnter auftritt der könig tritt aus der kirche er ist im krönungsornat agnes sorel erzbischof burgund dunois la hire du chatel ritter hofleute und volk alle stimmen rufen wiederholt während daß der könig vorwärts kommt es lebe der könig karl der siebente trompeten fallen ein auf ein zeichen das der könig gibt gebieten die herolde mit erhobenem stabe stillschweigen könig mein gutes volk habt dank für eure liebe die krone die uns gott aufs haupt gesetzt durchs schwert ward sie gewonnen und erobert mit edelm bürgerblut ist sie benetzt doch friedlich soll der ölzweig sie umgrünen gedankt sei allen die für uns gefochten und allen die uns widerstanden sei verziehn denn gnade hat uns gott erzeigt und unser erstes königswort sei gnade volk es lebe der könig karl der gütige könig von gott allein dem höchsten herrschenden empfangen frankreichs könige die krone wir aber haben sie sichtbarer weise aus seiner hand empfangen zur jungfrau sich wendend hier steht die gottgesendete die euch den angestammten könig wiedergab das joch der fremden tyrannei zerbrochen ihr name soll dem heiligen denis gleich sein der dieses landes schützer ist und ein altar sich ihrem ruhm erheben volk heil heil der jungfrau der erretterin trompeten König zur Johanna. Wenn du von Menschen bist gezeugt wie wir, so sage, welches Glück dich kann erfreuen. Doch wenn dein Vaterland dort oben ist, wenn du die Strahlen himmlischer Natur in diesem jungfräulichen Leib verhüllst, so nimm das Band hinweg von unsern Sinnen und lass dich sehn, in deiner Lichtgestalt, wie dich der Himmel sieht, dass wir anbetend im Staube dich verehren. Ein allgemeines Stillschweigen, jedes Auge ist auf die Jungfrau gerichtet. Johanna, plötzlich aufschreiend, Gott, mein Vater! Elfter Auftritt, die vorigen, Thibaut tritt aus der Menge und steht Johanna gerade gegenüber. Mehrere Stimmen. Ihr Vater, Thibaut. Ja, ihr jammervoller Vater, der die Unglückliche gezeugt, den Gottesgericht hertreibt, die eigne Tochter anzuklagen. Burgund. Ha, was ist das? Du Châtel. Jetzt wird es schrecklich tagen. Thibaut zum König. Gerettet glaubst du dich durch Gottes Macht? Betrogner Fürst, verblendet Volk der Franken, du bist gerettet durch des Teufels Kunst. Alle treten mit Entsetzen zurück. Dunois. Raste dieser Mensch? Thibaut, nicht ich, du aber rasest, und diese hier, und dieser weise Bischof, die glauben, dass der Herr der Himmel sich durch eine schlechte Magd verkünden werde. Lass sehn, ob sie auch in des Vaters Stirn der dreisten Lüge Gaukelspiel behauptet, womit sie Volk und König hinterging. Antworte mir im Namen des Dreieinen, gehörst du zu den heiligen und reinen? Allgemeine Stille. Alle Blicke sind auf sie gespannt. Sie steht unbeweglich. Sorel. Gott, sie verstummt! Thibaut. Das muß sie vor dem furchtbarn Namen, der in der Hölle Tiefen selbst gefürchtet wird. Sie eine Heilige, von Gott gesendet. An verfluchter Stätte ward es ersonnen, unterm Zauberbaum, wo schon von alters her die bösen Geister den Sabbat halten. Hier verkaufte sie dem Feind der Menschen ihr unsterblich Teil, dass er mit kurzem Weltruhm sie verherrliche. Lasst sie den Arm aufstreifen, seht die Punkte, womit die Hölle sie gezeichnet hat. Burgund. Entsetzlich! Doch dem Vater muss man glauben, der wider seine eigne Tochter zeugt. Dunois. Nein, nicht zu glauben ist dem Rasenden, der in dem eignen Kind sich selber schändet. Sorel. Zur Johanna. O rede, bricht dies unglückselge Schweigen. Wir glauben dir, wir trauen fest auf dich. Ein Wort aus deinem Mund, ein einzig Wort soll uns genügen. Aber sprich, vernichte die grässliche Beschuldigung, erkläre, du seist unschuldig, und wir glauben dir. Johanna steht unbeweglich. Agnes Sorel tritt mit Entsetzen von ihr hinweg. La Hire. Sie ist erschreckt. Erstaunen und Entsetzen schließt ihr den Mund. Vor solcher grässlichen Anklage muss die Unschuld selbst erbeben. Er nähert sich ihr. Fass dich, Johanna, fühle dich. Die Unschuld hat eine Sprache, einen Siegerblick, der die Verleumdung mächtig niederblitzt. In edlem Zorn erhebe dich, blick auf, beschäme, strafe den unwürd'gen Zweifel, der deine heil'ge Tugend schmäht. Johanna steht unbeweglich. La Hire tritt entsetzt zurück. Die Bewegung vermehrt sich. Dunois. Was zagt das Volk? Was zittern selbst die Fürsten? Sie ist unschuldig. Ich verbürge mich, ich selbst, für sie mit meiner Fürstenehre. Hier werf ich meinen Ritterhandschuh hin. Wer wagt's, sie eine Schuldige zu nennen? Ein heftiger Donnerschlag. Alle stehen entsetzt. Thibaut. Antworte bei dem Gott, der droben donnert. Sprich, du seist schuldlos. Leugn's, dass der Feind in deinem Herzen ist, und straf mich Lügen. Ein zweiter, stärkerer Schlag. Das Volk entflieht zu allen Seiten. Burgund. Gott schütz uns! Welche fürchterliche Zeichen! Du Châtel zum König. Kommt, kommt, mein König, fliehet diesen Ort! Erzbischof zur Johanna. Im Namen Gottes frag ich dich, schweigst du aus dem Gefühl der Unschuld oder Schuld, wenn dieses Donners Stimme für dich zeugt? So fasse dieses Kreuz und gib ein Zeichen. Johanna bleibt unbeweglich. Neue, heftige Donnerschläge. Der König, Agnes Sorel, Erzbischof, Burgund, La Hire und Du Châtel gehen ab. Zwölfter Auftritt. Dunois, Johanna. dunois du bist mein weib ich hab an dich geglaubt beim ersten blick und also denk ich noch dir glaub ich mehr als diesen zeichen allen als diesem donner selbst der droben spricht du schweigst in edelm zorn verachtest es in deine heil'ge unschuld eingehüllt so schändlichen verdacht zu widerlegen veracht es aber mir vertraue dich an deiner unschuld hab ich nie gezweifelt sag mir kein wort die hand nur reiche mir zum pfand und zeichen daß du meinem arme getrost vertraust und deiner guten sache er reicht ihr die hand hin sie wendet sich mit einer zuckenden bewegung von ihm hinweg er bleibt in starrem entsetzen stehen dreizehnter auftritt johanna du chatel dunois zuletzt raimond du chatel zurückkommend johanna d'arc der könig will erlauben daß ihr die stadt verlasset ungekränkt die tore stehn euch offen fürchtet keine beleidigung euch schützt des königs frieden folgt mir graf dunois ihr habt nicht ehre hier länger zu verweilen welch ein ausgang er geht dunois fährt aus seiner erstarrung auf wirft noch einen blick auf johanna und geht ab diese steht einen augenblick ganz allein endlich erscheint raimond bleibt eine weile in der ferne stehen und betrachtet sie mit stillem schmerz dann tritt er auf sie zu und faßt sie bei der hand raimond ergreift den augenblick kommt kommt die straßen sind leer gebt mir die hand ich will euch führen bei seinem anblick gibt sie das erste zeichen der empfindung sieht ihn starr an und blickt zum himmel dann ergreift sie ihn heftig bei der hand und geht ab. Ende von vierter aufzug